talks a lot about wisdom. Die Bibel spricht viel über Weisheit. In my how I see wisdom is the knowledge rightly applied. Ich betrachte Weisheit als Wissen, das richtig angewendet wurde. You will always have what your heart believes. A life with Jesus is light. What you do not see with your natural eyes is much more real than the natural world around you. Remember, your future already began. Hi! Hallo! Daniel, are you wise? Daniel, bist du weise? Não sei. Em algumas áreas, you sim. Você wise. É muito sábio. Very wise. Muito sábio. In fact, somebody sent a message on Instagram that said you are a very kind man. Übrigens, jemand hat eine Nachricht auf Instagram geschickt, dass du ein sehr netter Mann bist. Yeah, somebody from Switzerland. Ja, jemand aus der Schweiz. Look, how can you be wise? Okay, wie kannst du weise sein? I'm going to give you some... Let's talk a little bit about how can we be wise. Sprechen wir ein wenig darüber, wie man weise sein kann. The Bible talks a lot about wisdom. Die Bibel spricht viel über Weisheit. And if you're part of a mentoring group, you are, I think, blessed. Und wenn du Teil von meiner Mentoring-Gruppe bist, dann bist du, denke ich, gesegnet. Because I'm actually preparing myself to record a whole series about that subject, wisdom. Denn ich bereite mich gerade darauf vor, eine ganze Serie über Weisheit aufzunehmen. It's gonna be several hours, several lessons, about 30 minutes each. Es werden mehrere Lektionen mit je 30 Minuten sein. But here on YouTube, our purpose is only to stir your thoughts up, give you impulses to study deeper and to learn something. Aber hier in YouTube wollen wir lediglich deine Gedanken anfachen und dir Impulse geben, damit du selbst tiefer studieren und etwas lernen kannst. So what is wisdom anyhow? Also, was ist Weisheit überhaupt? You know, you can quote one Bible verse that actually defines wisdom, but I can quote you more than one that defines wisdom. Many. Vielleicht kannst du ja einen Bibelvers zitieren, der Weisheit definiert. Doch ich kann dir mehr als einen Bibelvers nennen. I can quote to you Proverbs that says the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ich kann dir Sprüche zitieren, wo steht, dass die Furcht des Herrn der Anfang der Weisheit ist. I can quote to you James, I believe it's first chapter 3 that talks about the wisdom from above. Ich kann den Jakobusbrief zitieren. Ich glaube, es ist Kapitel 3, wo über die Weisheit von oben gesprochen wird. The Bible calls the book of Proverbs the book of wisdom. Die Bibel nennt die Sprüche ein Buch der Weisheit. So, I'm going to give you a very simple definition that helped me to understand wisdom. Ich gebe dir eine ganz einfache Definition, die mir geholfen hat, Weisheit zu verstehen. In my how I see wisdom is the knowledge rightly applied. Ich betrachte Weisheit als Wissen, das richtig angewendet wurde. Do you know, today we live in a world where it seems to me that people are spending a lot of money to gain more knowledge. Weißt du, wir leben heute in einer Welt, in der Menschen nach meinem Empfinden viel Geld ausgeben, um mehr Wissen zu erlangen. I have a problem with that. Ich habe ein Problem damit. The problem that I have a lot of the wisdom that we are paying a lot of money for to get is worldly wisdom. Das Problem, das ich habe, ist, dass wir viel Geld ausgeben, um weltliche Weisheit zu erlangen. That was wrong. Das war falsch. A lot of the knowledge that we try to get is worldly knowledge. Sehr viel Wissen, das wir erhalten wollen, ist weltliches Wissen, nicht Weisheit. So look. Also schau. I spoke to somebody today who is working with investments. Ich sprach heute mit jemandem, der mit Kapitalanlagen arbeitet. And I said, why would you learn from people who are experts in investment in a system that I'm not part of it, how to invest? Und sagte, warum möchtest du von Menschen lernen, die Finanzexperten in einem System sind, zu dem ich gar nicht gehöre? Maybe you don't agree with me. Vielleicht stimmst du mit mir nicht überein. But the system of this world I'm living in, I don't want to be part of it. By far, no. Ich lebe in dem System dieser Welt, doch ich möchte kein Teil davon sein, auf keinen Fall. So what happened? Also was passiert? We are trying to get knowledge from people who have knowledge how to make things work in this system. Wir versuchen Wissen von Menschen zu erhalten, die Wissen darüber haben, wie man in diesem System agiert. Now I know we can learn some things in some areas, but if we open our heart without questions to this kind of knowledge, I think we're in trouble. Ich weiß, dass wir ein paar Dinge in einigen Bereichen lernen können, doch wenn wir unser Herz öffnen, ohne diese Art von Wissen zu hinterfragen, dann haben wir meiner Meinung nach Probleme. So first of all, we have to be careful who we get what knowledge from. Deshalb müssen wir zuerst einmal sorgsam darauf achten, von wem wir welches Wissen erhalten. But there's a second problem. Doch es gibt ein zweites Problem. We have this wrong philosophy, which is, I believe we believe a lie. Wir haben diese falsche Philosophie, weil wir meiner Meinung nach eine Lüge glauben. Knowledge buys us success, prosperity, happiness, great relationship. Dass wir durch Wissen Erfolg, Wohlstand, Glück, großartige Beziehungen und so weiter erwerben können. Never have there been so many books written about successful marriages and never have there been so many marriages divorced. Nie zuvor gab es so viele Bücher über eine erfolgreiche Ehe und nie zuvor wurden so viele Ehen geschieden. Never have there been so many books written about how to be financially successful and yet poverty is increased. Nie zuvor gab es so viele Bücher darüber, wie man finanziell erfolgreich ist und dennoch steigt die Armut. There are more people in debt today than there ever have been, and yet everybody knows how to use money and handle it. Es gibt mehr Menschen mit Schulden als je zuvor, und dennoch weiß jeder, wie man mit Geld umgeht und es gut verwaltet. There is more knowledge out there about how to eat healthy and exercise, and yet there are more obese and unhealthy people than ever. Es ist mehr Wissen darüber vorhanden, wie man sich gesund ernährt und Sport treibt, und dennoch gibt es mehr ungesunde Menschen als je zuvor. See, I overate today, which made Debbie so happy. Seht ihr, heute habe ich zu viel gegessen, doch das hat Debbie so glücklich gemacht. 8 days Debbie was not here in the house. 8 Tage lang war Debbie nicht zu Hause. Today she cooked. Und heute hat sie gekocht. And I ate 5 helpings. Und ich habe 5 Portionen gegessen. At least I was smart enough to have a very good Austrian 50% alcohol herbal schnaps to settle my stomach. Zumindest war ich klug genug, einen sehr guten österreichischen Kräuterschnaps mit 50% Alkohol zu trinken, um meinen Magen zu beruhigen. But doch I had the knowledge it's not smart to eat so much. Ich hatte das Wissen, dass es nicht klug ist, so viel zu essen. Although Debbie was so happy. Obwohl Debbie so glücklich war. Sie sagte, oh, du hast mein Kochen vermisst, das macht mich so glücklich, das ist so süß. I said, sweetie, that is not cute. Ich sagte, Liebling, das ist nicht süß. Ich habe zu viel gegessen. Ich fühle mich bäh. So I had the knowledge, but I didn't have the wisdom how to apply my knowledge. Ich hatte also das Wissen, aber ich hatte nicht die Weisheit, wie ich mein Wissen anwenden sollte. Never has there been so much knowledge in this world as today. Nie zuvor gab es so viel Wissen in dieser Welt wie heute. Conhecimento disponível. Yeah, I read a statistic, I've forgotten figures. Ich las eine Statistik darüber, doch ich habe die Zahlen vergessen. You can research it. Ihr könnt das selber nachforschen. But I think it was something like today, in half a year, somebody has as much knowledge as somebody 100 years ago had in a lifetime. Doch ich habe in Erinnerung, dass ein Mensch heute in einem halben Jahr so viel Wissen ansammelt, wie die Menschen vor 100 Jahren in ihrem ganzen Leben erworben haben. Irgend so etwas, total verrückt. Maybe this 6 months isn't right, but basically today in a short time somebody gets more knowledge than our grandparents had their whole lifetime. Vielleicht stimmen die 6 Monate nicht, aber prinzipiell erwirbt man heute in kurzer Zeit mehr Wissen als unsere Großeltern in ihrer gesamten Lebenszeit hatten. My grandparents were to fix something, it took them a long time to find somebody who could teach them. Today you click on YouTube and you know it. Wenn meine Großeltern etwas reparieren mussten, brauchten sie viel Zeit, um jemanden zu finden, der ihnen das beibringen konnte. Heute klickst du auf YouTube und du weißt es in 5 Minuten. Stimmt doch, oder? Okay. The whole world is filled with knowledge, and yet it seems that wisdom gets less and less. Das heißt, die ganze Welt ist voll mit Wissen, und dennoch scheint die Weisheit immer weniger zu werden. How can we become people who have wisdom? Wie können wir zu Menschen werden, die Weisheit haben? First of all, understanding that how we apply knowledge is more important than just gaining knowledge. Zuerst einmal müssen wir begreifen, dass es wichtiger ist, Wissen anzuwenden, als es einfach zu erwerben. So what does it mean practically? Was bedeutet das praktisch? Na, Pratica. If you don't apply what you know, stop trying to find out more, stop trying to get more knowledge and do what you know. Wenn du das, was du weißt, nicht anwendest, dann hör auf, mehr Wissen zu erwerben und fang an, das zu tun, was du weißt. Put it in the practice. Setz es in die Praxis und mach es. Number one. Nummer 1. Number 2. Nummer 2. Paul says to the Corinthians, Christ has become our wisdom. Paulus sagte zu den Korinthern, Christus ist unsere Weisheit geworden. So stop trying to find wisdom outside of Jesus. We need to stop taking him out of the equation. Hör auf, Weisheit außerhalb von Jesus zu suchen. Wir müssen aufhören, ihn aus der Gleichung herauszunehmen. How did Jesus live life? Wie hat Jesus sein Leben geführt? If he is our wisdom, I need to look at him for wisdom, which means I look at him how he implied knowledge. Wenn er unsere Weisheit ist, muss ich auf ihn schauen, um Weisheit zu erhalten. Das heißt, ich schaue darauf, wie er Wissen angewendet hat. If he would model Jesus, much more or follow his model, we would be so wise. Wenn du Jesus mehr nachahmen würdest, seinem Vorbild nachfolgen würdest, wären wir so weise. We would know how to apply our faith. Wir würden wissen, wie wir unseren Glauben anwenden. We would know how to apply walking in love. Wir würden wissen, wie wir es umsetzen, in Liebe zu leben. We would know how to apply what we know about money. Wir würden wissen, wie wir das anwenden, was wir über Geld wissen. Think about it. Überleg doch mal. We don't look at Jesus for wisdom, meaning we don't look at him for how to live life. Wir suchen nicht bei Jesus nach Weisheit, das heißt, wir schauen nicht auf Jesus, wie er sein Leben geführt hat. And then we wonder why there's no wisdom in our life. Und dann wundern wir uns, warum es keine Weisheit in unserem Leben gibt. But I'm going to give another practical advice. Ich gebe dir noch einen praktischen Rat. There is something that in English is nicer than it's actually translated into Portuguese. Es gibt etwas, das sich auf Englisch netter anhört, als wenn man es ins Portugiesische übersetzt. It's a God-given thing that most Christians crucify when they get saved. Es ist eine gottgegebene Sache, die die meisten Christen kreuzigen, wenn sie errettet werden. But you shouldn't crucify it. You should let it come. They should let it come even more in life. Doch du solltest es nicht kreuzigen. Du solltest es noch viel lebendiger werden lassen. Common sense. Gesunder Menschenverstand. So much wisdom is in just some simple common sense. So viel Weisheit ist einfach ein bisschen gesunder Menschenverstand. Look. Schau. Proverbs is a book of wisdom. Die Sprüche sind ein Buch der Weisheit. But what Proverbs says, that's common sense. Das, was in den Sprüchen steht, ist gesunder Menschenverstand. He who enters a fight between two brothers is like somebody who pinches a dog in the ear. Wer sich in den Streit von zwei Brüdern einmischt, ist wie jemand, der einen Hund ins Ohr zwickt. It's common sense that it'll pinch the dog in the ear. It's gonna bite you. Das ist gesunder Menschenverstand. Wenn du einen Hund ins Ohr zwickst, wird er dich beißen. Stay out of other people's business. That's common sense. Therefore, it is wisdom. Halte dich aus den Angelegenheiten anderer heraus. Das ist gesunder Menschenverstand. Deshalb ist es Weisheit. If you have a problem with your girlfriend, I'm not gonna even think about it. You guys figure that out. Wenn du ein Problem mit deiner Freundin hast, werde ich doch nicht einmal darüber nachdenken. Ihr werdet das selber klären. We allow parents and parents-in-law to enter our relationship and mess around with it. That's first of all, unbiblical, not common sense. Wir erlauben Eltern und Schwiegereltern, sich in unsere Beziehung einzumischen und daran herumzumurksen. Zuerst einmal ist das unbiblisch und zudem kein gesunder Menschenverstand. Das ist keine Weisheit. I told my PA today. Ich habe meiner Assistentin heute erklärt. Unless I have the money either in my hand or in my bank account, I will not swipe the credit card. Wenn ich das Geld nicht in meiner Hand oder auf meinem Bankkonto habe, werde ich die Kreditkarte nicht belasten. She asked me today if she could borrow my credit card. Sie hat mich heute gefragt, ob sie meine Kreditkarte ausleihen könnte. She needs to buy something and hers doesn't work and la la la la la. Sie musste etwas kaufen, ihre Karte funktionierte nicht, la la la la la. So she said, can I use your credit card and then I put the money in your account? Sie fragte, kann ich deine Kreditkarte verwenden und ich überweise dir dann das Geld? And then she asked. Dann fragte sie, which day of the month do you have to pay your credit card? An welchem Tag im Monat musst du deine Kreditkarte bezahlen? So that she could figure out when she has to pay me. Sie wollte herausfinden, wann sie mich bezahlen musste. I said to her, that makes no difference. Ich sagte zu ihr, das macht keinen Unterschied. Because if I only have the money the day I have to pay the credit card, I don't use my credit card. Denn wenn ich das Geld erst an dem Tag habe, an dem ich meine Kreditkarte bezahlen muss, benutze ich meine Kreditkarte nicht. So if I have to pay my credit card bill on the 20th. Wenn ich zum Beispiel meine Kreditkartenrechnung am 20. bezahlen muss, and that means in 2 weeks, das heißt in 2 Wochen, und ich denke, dass ich das Geld in 2 Wochen habe, doch heute nicht, dann benutze ich meine Kreditkarte nicht. Called wisdom and common sense. Das nennt man Weisheit und gesunden Menschenverstand. You know why? Weißt du warum? Because something happens and I don't get the money that I'm supposed to get or something else breaks now. If a credit card bill that I can't pay. Wenn etwas passiert und ich das Geld nicht erhalte, das ich eigentlich bekommen sollte, oder etwas anders schief geht, dann habe ich eine Kreditkartenrechnung, die ich nicht bezahlen kann. Das ist gesunder Menschenverstand. Look at Jesus, how to model life. Schau auf Jesus, wie er uns das Leben vorgelebt hat. Folge ihm. Stop trying to get one more knowledge you haven't applied. Hör auf, immer noch mehr Wissen zu erhalten, das du nicht anwendest. Wisdom means applying the knowledge. Weisheit bedeutet, das Wissen anzuwenden. Next. Als nächstes tust du Folgendes. Every day. Read a little bit in the book of Proverbs. Lies jeden Tag ein kleines Stück in den Sprüchen. In the book of wisdom. Im Buch der Weisheit. And don't read it so that you have done your religious duty to read the Bible. Und lies es nicht, um deine religiöse Pflicht zu erfüllen, indem du die Bibel gelesen hast. Read it and then follow its instruction. Lies es und dann folge seinen Anweisungen. That's how you become wise. So wirst du weise. Oh, and one last thing. Oh, und eine letzte Sache. Marry a smart partner. Heirate einen klugen Partner and listen to them. Und höre auf ihn oder sie. I hope you enjoyed. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Click the like if you like it. Klicke auf Mag ich, wenn es dir gefallen hat. Didn't like it, click the dislike. Wenn es dir nicht gefallen hat, klicke auf Mag ich nicht. Subscribe and share it with your friends. Abonniere den Kanal und teile es mit deinen Freunden. Thank you. Danke.